Erster Gott war wieder böse auf Israel. Er sagte zu David, zähle die Menschen. Zweiter David sprach zu Job. Er sollte alle Menschen im Land zählen. Dritter Job fragte, warum willst du das tun? Gott soll dir mehr Menschen geben. Vierter aber der König wollte es so. Job ging los und zählte das Volk. Fünfter sie gingen über den Fluss Jordan. Sie fingen bei der Stadt Aroa an. Sechster dann gingen sie nach Gilead und Dan. Sie kamen auch nach Sidon. Siebter sie besuchten viele Städte. Am Ende kamen sie nach Beerseba. Achter sie waren 9 Monate unterwegs. Dann kamen sie zurück nach Jerusalem. Neunter Job nannte dem König die Zahl. Es waren sehr viele Männer mit Schwertern. Zehnter David fühlte sich schlecht. Er sagte, ich habe einen Fehler gemacht. Elfter am nächsten Morgen sprach Gott zu dem Propheten Gad. Zwölfter Gad sollte David 3 Strafen zeigen. David musste eine Strafe wählen. 13. Gad fragte, willst du Hunger oder Feinde oder Krankheit? Wähle jetzt. 14. David hatte Angst. Er wollte die Strafe von Gott. Gott ist gut. 15. Gott schickte eine Krankheit. 70.000 Menschen starben im Land. 16. Ein Engel wollte Jerusalem bestrafen. Aber Gott sagte, es ist genug. 17. David sah den Engel. Er sagte, ich bin schuld. Bestrafe nur mich. 18. Gad kam zu David. Er sagte, baue Gott einen Altar bei Aravna. 19. David hörte auf Gad. Er ging zu dem Platz von Aravna. 20. Aravna sah den König kommen. Er verbeugte sich tief vor David. 21. David wollte den Platz kaufen. Er wollte dort einen Altar bauen. 22. Aravna wollte David alles schenken. Er gab ihm Tiere und Holz. 23. Aravna schenkte alles dem König. Er betete für den König David. 24. David sagte, nein. Ich will bezahlen. Er kaufte alles mit Silber. 25. David baute einen Altar. Er gab Gott Opfer. Die Krankheit hörte auf.